Meine Damen und Herren, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen die Grüße und Glückwünsche des verehrungswürdigen Herrn Reichspräsidenten und der ganzen Reichsregierung zu übermitteln. Ich persönlich möchte einen glücklichen Zufall darin sehen, dass meine erste öffentliche Rede nach Übernahme des Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda gerade vor deutschen Frauen gehalten wird. Wenn ich mich auch zu Treitschkes Wort bekenne, dass Männer die Geschichte machen, so vergesse ich dabei doch nicht, dass es die Frauen sind, die unsere Jungen zu Männern erziehen.